ihr Gesicht und blond ihr Haar, seufzt Tag und Nacht und weint gar, wollt gern erlöset sein, wollt gern erlöset sein. Da kam aus fremdem Lande daher ein junger Rittersmann, den jammerte das Mädchen sehr, juch rief er, wag ich Kopf und Heer, wenn ich sie retten kann, wenn ich sie retten kann. Noch geht alles gut, es geschieht gar nichts. Komm zu dir in finstrer Nacht, ach Liebchen, lass mich ein. Ich fürchte weder Schloss noch Wacht, holla, horch auf um Mitternacht. Sollst du erlöset sein, sollst du erlöset sein. Gesagt, getan, Glock zwölfe stand, der tapfere Ritter da, sanft reicht sie ihm die weiße Hand, früh man die leere Zelle fand, fort war sie, ob sie sah, fort war sie, ob sie sah. Sie macht Licht, Herr, sie macht Licht. Constanze. Belmonte. Was das für einen abscheulichen Spektakel macht. Wenn Sie mich hier erwischten, wie schön würden Sie mit mir abtrollen, zum Kopf abschlagen, zum Hängen, zum Spießen. Hier nun, der Anfang ist einmal gemacht. Jetzt ist nicht mehr aufzuhalten. Es geht nun schon mal aufs Leben oder auf den Tod los. Blondchen, Blondchen, mach auf. Es ist um Hals und Kragen zu tun. Ach, Gift und Dolch, was ist das? Wer kann ins Haus steigen? Das sind Diebe oder Mörder. Himmel, Petrillo, wir sind verloren. Welcher Teufel hat sich wieder uns verschworen? Hab ich euch beide. Warte, spitzbübischer Petrillo. Dein Kopf muss herunter. Brüderchen, wirst doch Spaß verstehen. Ich wollte dir dein Weibchen nur ein klein wenig spazieren führen, weil du heute nicht dazu aufgelegt warst. Du weißt schon, wegen des Zypernweins. Schurke! Glaubtest du mich zu betäuben? Hier verstehe ich keinen Spaß. Dein Kopf muss herunter, so wahr ich ein Muselmann bin. Lasst uns los! Sieh da, die Gesellschaft wird immer größer. Hat der Herr Baumeister auch spazieren gehen wollen? Oh, ihr Spitzbuben! Hier ist ein Beutel mit Zechinen. Lasst uns los! Euer Geld brauchen wir nicht. Eure Köpfe wollen wir... Wenn sie euch durch verführen, um die Hälse stüren zu, stüren zu, um die Hälse stüren zu, stüren zu, stüren zu, um die Hälse stüren zu, stüren zu. Hüpfen will ich, lachen, springen und ein Freudenliedchen singen. Ruhe hab ich endlich lang. Wenn sie euch übrig verführen, um die Hälse stüren zu, stüren zu, um die Hälse stüren zu, stüren zu. Schleicht nur säuberlich und leise, ihre verdammten Haremshäuser. Unser Ohr entdeckt euch schon, wer uns könnte springen, wie wir euch in unser Schlingen, und erhaschet euren Lohn, und erhaschet euren Lohn. Schleicht säuberlich und leise, ihr verdammten Haremshäuser. Unser Ohr entdeckt euch schon, entdeckt euch schon, entdeckt euch schon. Oh, wie will ich triumphieren, wenn sie euch hungrig verführen. Und die Herzen stören zu, stören zu. Und die Herzen stören zu, stören zu. Hüpfen will ich machen, springen und bei Freuden liegen sie. Jasmin, was bedeutet dieser Aufruhr? Herr, es ist die schändlichste Verräterei in deinem Palast. Verräterei? Der große Baumeister hat deine Konstanze entführt. Konstanze entführen? Missbrauchtest du so meine Nachsicht, um mich zu hintergehen? Herr, wir sind strafbar in deinen Augen. Es ist wahr. Aber es ist mein Geliebter. Schone sein Leben. Und du wagst, für ihn zu bitten? Noch mehr. Für ihn zu sterben. Wasser! Noch nie hat dieses Knie sich vor einem Manne gebeugt. Hier liege ich zu deinen Füßen und flehe um dein Mitleid. Bestimme ein Lösegeld für Konstanz und mich. Ich bin aus alter spanischer Familie. Ich bin ein Lostaris. Was höre ich? Der Kommandant von Oran? Ist mein Vater. Dein Vater? Wisse, dein Vater, dieser Barbar, ist schuld, dass ich meine Heimat verlassen musste. Er vernichtete mein ganzes Glück. Und dieses Mannes einzigen Sohn habe ich nun in meiner Gewalt. Wäre er an meiner Stelle, was würde er tun? Mein Schicksal würde zu beklagen sein. Das soll es auch. Hat sich denn alles wider mich verschworen? Ach, Konstanze, durch mich bist du verloren. Welch eine Pein. Lass, o Geliebte, ich reiße dich ins Grab. du solltest für mich sterben, ach, Konstanze, kann ich's wagen, noch die Augen aufzuschlagen. Ich bereite dir den Tod, ich bereite dir den Tod. Ach, für mich gibst du dein Leben, gibst dein Leben, ich nur zu. Zu vernehmen? Ja, Bassa, räche dich an mir. Du betrügst dich. Ich will nicht in die Fußstapfen deines Vaters treten. Nimm deine Freiheit. Nimm Konstanze, segle in deine Heimat und sage deinem Vater, es wäre ein weit größeres Vergnügen, eine erlittene Ungerechtigkeit mit Wohltun zu vergelten, statt Laster mit Lastern zu tilgen. Herr! Bassa, bisher achtete ich dich, aber nun bewundere ich dich. Mögest du es nie bereuen, mein Herz ausgeschlagen zu haben. Herr, dürfen wir beide Unglücklichen es auch wagen, dich um Gnade zu flehen? Herr, keine Gnade! Er hat schon 100-mal den Tod verdient. Er mag ihn also in seinem Vaterlande suchen. Man begleite alle vier auf das Schiff. Wie? Mein Blondchen soll er auch mitnehmen? Alter, sind dir deine Augen nicht lieb? Ich sorge besser für dich, als du denkst. Aber Lala hat ihn... Beruhige dich! Wen man durch Wohltun nicht für sich gewinnen kann, den muss man sich vom Halse schaffen. Nie werd ich deine Huld verpfänden, mein Dank bleibt ewig dir geweiht. An jedem Ort, zu jeder Zeit, werd ich dich groß und edel nennen. Wer so viel Huld vergessen kann, den sieh man mit Verachtung an. Wer so viel Huld vergessen kann, den sieh man mit Verachtung an. Den sie mal mit Verachtung von Jugend.